Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos. Ja, die Pausen werden immer länger, es tut mir wirklich leid. Das ist auch nicht so geplant von mir. Es gab eigentlich schon Filme in den letzten Monaten, zumindest vereinzelt, wo ich gesagt habe, okay, will ich eigentlich sehen. Aber habe dann nach dem Film gemerkt, okay, ich habe da, glaube ich, jetzt nicht so viel Neues zu sagen. Und deswegen gab es jetzt einfach ein paar Monate lang keine Reviews. Teilweise waren auch einfach privat Sachen, die meine Aufmerksamkeit verlangt haben. Das hier alles ist ja immer noch ein Hobby und kein Beruf. Und ja, deswegen... Ja, ich glaube, so lange Pausen oder so lange Pausenstrecken hatte ich noch nie, irgendwie in diesem Jahr. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Jahre ich das schon mache, aber schon recht lange. Aber dieses Jahr, ja, gibt es extrem wenig Folgen bisher, das weiß ich auch. Es könnte sich auf jeden Fall ändern, denn es gibt jetzt in den nächsten Wochen auch wieder mehr Sachen, die ich sehen will. In den letzten Monaten gab es schon vereinzelt welche, also zum Beispiel Furiosa habe ich mir auch angeguckt und wollte ich auch unbedingt sehen. Aber hatte dann zum Beispiel nach dem Film nicht das Gefühl, ich habe jetzt hier super viel mitzuteilen und zu sagen. Und dann mache ich meistens keine Folge, weil ich mir denke, okay, wenn es jetzt wirklich dann nur, also so eine 5-Minuten-Folge ist ja dann auch irgendwie albern, extra rauszubringen und zu produzieren. Und ganz ehrlich, dafür ist die Arbeit bei diesen Vorschaubildern dann doch auch immer zu viel Arbeit, die zu zeichnen. Deswegen, es lohnt sich immer erst, wenn ich sage, okay, also die Folge ist dann immerhin zumindest halb so lang, wie das Produzieren dieses Vorschaubildes braucht. Das ist so das Mindestmaß. Denn ja, tatsächlich, die Bilder brauchen am längsten, auch wenn man vielleicht das jetzt nicht annimmt, weil die jetzt auch nicht, keine Ahnung, aussehen nach High Art oder sowas. Aber trotzdem, es braucht immer am meisten Zeit. Aber ja, das jetzt mal vorneweg. Jetzt gibt es auf jeden Fall mal hiermit wieder eine neue Folge und eben vielleicht auch in den nächsten Wochen mehr, denn auf jeden Fall läuft jetzt seit dieser Woche noch ein anderer Film, den ich gern sehen will und vielleicht gibt der ja auch genug her, um darüber zu reden, aber den nenne ich jetzt extra nicht, falls er es dann doch nicht tut, falls er nicht genug Material liefert. Jetzt reden wir über den Film, so wie diese Folge halt hier auch benannt ist, und zwar Kinds of Kindness. Ein neuer Film von Yorgos Lanthimos. Wer jetzt die letzten Folgen gehört hat, denkt sich ja, wir hatten doch gerade erst einen Film mit dem Regisseur oder von diesem Regisseur mit Poor Things. Das war im Januar und tatsächlich ist jetzt schon sein nächster Film draußen. Das liegt ein bisschen daran, wie er in Deutschland, wie das hier vertrieben wird, die Filme von ihm. Das ist ja oft mit einer Zeitverzögerung und Poor Things war so ein klassischer Oscar-Kandidat und kam deswegen bei uns relativ spät, also erst Anfang dieses Jahres raus, ist aber eigentlich 2023 in den USA rausgekommen, wo er produziert wurde. Und Kinds of Kindness hat er dann direkt im Anschluss auch gemacht und umgesetzt. Aber da ist jetzt der Release bei uns eher synchronisiert mit dem weltweiten Release. Ich glaube, auf den Cannes Filmfestspielen lief er unter anderem, hat dort auch Preise teilweise gewonnen. Und ja, deswegen ja, ist für mich auch ungewöhnlich, zwei Filme vom selben Regisseur im selben Jahr, ohne dass diese Filme inhaltlich zusammenhängen, sondern ja, es sind einfach zwei verschiedene Projekte, die er einfach back-to-back gemacht hat. Also soweit ich das einsehen konnte, hat er, während Poor Things in der Postproduktion noch war, also noch geschnitten wurde, ging schon der Dreh von Kinds of Kindness los. Also auch an der Stelle mal wieder interessant für mich immer zu sehen, was für Arbeitstiere manche Leute sind. Also dieser Regisseur arbeitet ja aktuell wieder back-to-back-to-back an Projekten. Also das nächste Projekt steht jetzt auch schon wieder an, teilweise auch wieder mit denselben Darstellern, die wir jetzt hier hatten. Ja, keine Ahnung, wie er es macht, aber ja, laut Emma Stone hat er sich ja auch ein paar Jahre Auszeit gegönnt nach The Favourite. Favourite war, glaube ich, 2019 oder 2021, glaube ich. Nee, Favourite kam vor der Pandemie raus, 2019 auf jeden Fall. Und dann durch die Pandemie wahrscheinlich eher eine gezwungene Pause, wo man nicht so wirklich frei arbeiten kann. Vor allem an Filmsets, wo viele Leute unterwegs sind. Aber ja, jetzt auf jeden Fall dafür zwei im selben Jahr. Mal gucken, wie lange es bis zum nächsten dauert. Ich denke, vor nächstes Jahr kommt er nicht raus, vielleicht auch übernächstes erst, je nachdem, was dann wieder mit Release-Schedule in Deutschland los ist und wann man den hier vertreibt. So, jetzt habe ich erstmal 4 Minuten über nicht wirklich viel geredet, was diesen Film betrifft. Das versuche ich jetzt aber dann doch endlich mal. Und zwar, was ist Kinds of Kindness? Kinds of Kindness ist ein Episodenfilm. Die haben wir ja nicht so super oft. Ich glaube, das letzte, was ich in der Richtung geguckt habe, war Asteroid City von Wes Anderson. Der hatte ja auf jeden Fall seine episodenhaften Abschnitte, die nicht so richtig zusammenhängen unbedingt miteinander. Und Ja, wohl Asteroid City war eigentlich immer noch eine gebündelte Story. Ich meine eigentlich eher The French Dispatch, der vorletzte Film von Wes Anderson, der ganz klar abgetrennte Handlungen hatte, wo die Figuren auch oft nicht überlappten und nichts miteinander zu tun hatten außerhalb der jeweiligen Geschichten, in denen sie vorkamen. Und so ist das hier jetzt auch. Es sind drei Geschichten in diesem Film, in diesem Fall, also drei verschiedene Filme, Kurzfilme, wenn man das so bezeichnen will. Und inhaltlich hängen die schon zusammen, was so die Thematiken angeht. Also es zieht sich hier auf jeden Fall eine klare Grundthematik durch. Aber die Schauspieler spielen in allen Filmen unterschiedliche Rollen. Und ja, es sind tatsächlich immer dieselben Schauspieler. Das ist vielleicht auch nochmal sowas. Das ist auch nicht immer bei Episodenfilmen unbedingt der Fall, dass es dieselben Schauspieler sind. Es kann immer mal wieder vorkommen, aber ist nicht gezwungenermaßen so. So, jetzt gebe ich euch kurz einen Einblick darin, welche drei Episodenfilme wir hier haben. Ich gebe den Plot dieser drei Filme grob wieder. Das sind noch keine Spoiler, würde ich sagen, sondern es ist einfach die Grundstory jedes einzelnen Films. Und ich glaube, daran kann man dann auch schon mal ein bisschen für sich einordnen, ob man diesen Film gucken sollte oder nicht, ob das was für einen ist. Generell ist immer vorab die Warnung bei Yorgos Lanthimos: Seine Filme haben oft bizarre und auch immer wieder hier und da düstere Inhalte. Und dann stark kombiniert mit plötzlich sehr leichten und sehr albernen und humorvollen Momenten. Das ist einfach der Trademark Yorgos Lanthimos. Das ist, warum ich ihn auch so liebe und seine Filme, weil er diese Brücken in diesen Tönen sehr stark schlägt. Wer die Folge Poor Things gehört hat, weiß das auch, dass das da eine extreme Gratwanderung war, die er immer wieder gemacht hat im Ton. Also spricht an der einen Stelle von, ja, Frauen, die im Bordell arbeiten, also von potenziell starker Ausbeutung sexueller Natur, und kombiniert das aber dann plötzlich mit einer Art Empowerment und mit einer Freiheit und mit einer Leichtigkeit, obwohl das völlig bizarr klingt, das an der Stelle zu sagen. Und das gelingt ihm halt unfassbar gut. Ich verstehe nicht, wie er das hinkriegt. Und in Kinds of Kindness ist das auch weiterhin sein Staple, sein Markenzeichen, dass er das irgendwie schafft. Ja, gehen wir mal auf die erste Story kurz ein. Ich beschreibe die jetzt sehr grob. Ich muss auch sagen, ich habe mir die Charakternamen nicht merken können, weil es halt in drei Filmen immer unterschiedliche Namen sind, und irgendwann war es für mich einfach, okay, das ist Emma Stones Rolle in diesem Teil und das ist Jesse Plemons Rolle in diesem Teil, und so werde ich die jetzt auch bezeichnen. Seht es mir nach. Ja, Story 1 auf jeden Fall dreht sich um einen Mann, in dem Fall gespielt von Jesse Plemons, dessen Leben komplett fremdbestimmt abläuft. Also wir kriegen nur mit, er arbeitet in irgendeinem dicken, fetten Skyscraper, Wolkenkratzer. Was er genau macht, ist, glaube ich, auch nicht wirklich relevant, aber wir kriegen mit, dass er sein ganzes Leben sehr fremdbestimmt lebt. Also sein Boss in dieser Firma ist wirklich auch der Boss seines Lebens. Also er kriegt wirklich von dem Karten zugeschickt, also Briefe, und in diesen Briefen steht dann drin: Mache das und das um 7:30 Uhr, ziehe das und das an, habe heute keinen Sex mit deiner Frau, gehe schlafen um die und die Uhrzeit, lese vorher noch ein bisschen Anna Karenina, also das Buch. Und so läuft sein Leben ab. Also nicht nur so ein bisschen fremdbestimmt, sondern eben auf eine ganz extreme Art und Weise. Und damit kann man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen versuchen, das Genre hier einzuordnen. Was ist denn das für ein Film, Kinds of Kindness? Wenn es ein Episodenfilm ist, könnte er verschiedene Genres begleiten. Also generell sind alle Geschichten düster und auch makaber und auch manchmal witzig. Aber ich würde alle drei am ehesten in dem fantastischen Bereich einordnen. Also ich würde am ehesten das alles als Märchen bezeichnen. Aber halt als sehr düstere Märchen. Die basieren auch nicht auf anderen Märchen, sondern das sind hier alles originelle Geschichten. Aber ich finde, sie fühlen sich oft an wie so Fabeln oder wie so, ja, man hat fast das Gefühl, lehrreiche Lektionen, nur die sind gar nicht für Kinder gedacht. Und manchmal ist sehr fraglich, was ist denn jetzt hier eigentlich lehrreich? Aber ich finde, vom Gefühl her, wie sie erzählt werden und auch wie sie manchmal sehr abrupt ihr Ende finden, hat das für mich am ehesten so eine Märchenstruktur. So, wenn die Lektion gelehrt wurde oder wenn ja das spannende Momentum aufgebraucht ist, dann ist auch sofort Schluss. Also dann wird da nicht irgendwie noch groß dramaturgisch komplex auserzählt. Die Figuren sind auch nur so weit angelegt, dass sie innerhalb dieser Märchen Sinn machen. Man kann sich dann unter manchen Figuren auch recht konkrete Charaktere vorstellen. Manchmal sind sie aber wirklich auch sehr schablonenhaft. Und das gilt auch für diese erste Geschichte ein Stück weit. Also Jesse Plemons Figur, dieser Mann, der komplett fremdbestimmt lebt, so richtig ein Gefühl dafür, wer er ist, bekommen wir nicht unbedingt. Also wir wissen nicht genau, was war sein Werdegang, wie ist er an diese Stelle in seinem Leben geraten, wo er seinem Chef erlaubt, einfach alles über sein Leben zu bestimmen. Wir kriegen schon mit, dass sie irgendwie romantisch involviert sind, also dass er seinen Chef wirklich liebt. Also es ist nicht einfach nur sein Chef für ihn. Der Chef übrigens gespielt von Willem Dafoe, der eben auch in allen drei Filmen vorkommt. Aber ja, wir kriegen trotzdem jetzt nicht komplett mit, so wie ist denn, also wir werden in diese Situation auch reingeworfen. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, sondern das ist einfach vollendete Tatsache. Als diese Story losgeht, ist es schon so, dass er komplett fremdbestimmt lebt. Und dann gibt es aber eben einen Punkt, wo dieser Mann, dieser junge Mann, Jesse Plemons, spielt ihn, eine Grenze zieht. Und diese Grenze ist, wo sein Boss dann sagt, ja, du müsstest jetzt nachts mit deinem Auto ein anderes Auto an der Kreuzung rammen. Und so beginnt der Film. Also das macht Jesse Plemons Figur auf jeden Fall noch. Aber ja, es geht nicht kritisch genug aus. Also der Chef möchte, ja, im Idealfall könntest du es vielleicht so machen, dass der Fahrer des anderen Autos, dass der tatsächlich stirbt. Das wäre super, wenn du das hinkriegen würdest. Und er sagt, das kann ich nicht machen. Aber sein Chef versichert ihm, nee, der andere, das ist okay, der andere ist auch bereit zu sterben, für den ist das okay. Also mach's einfach in 2 Tagen nochmal. Also scheinbar gibt es in 2 Tagen die gleiche Situation nochmal. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass tatsächlich mit dem anderen Mann gesprochen wurde, dass der involviert ist. Wir kriegen auch ganz am Anfang des Films mit, dass dieser Mann ins Haus des Bosses kommt, also von Willem Dafoes Figur, und er hält dort einen Umschlag, einen dickeren. Also ich habe das für mich dann so gelesen, dass der wahrscheinlich Geld bekommt und dann, ja, sich bereit erklärt, irgendwo zu einer gewissen Uhrzeit mit seinem Auto hinzufahren und dort mit seinem Auto angefahren zu werden. Also, ihr seht schon, ganz bizarre Story. Ich erzähle jetzt nicht mehr erstmal darüber, wie diese Geschichte weitergeht, aber es geht eben darum, dass diese ganze Aufmerksamkeit und auch die Zuneigung, die dieser Chef seinem Angestellten entgegenbringt, ist komplett daran gekoppelt, dass er Kontrolle über diesen Angestellten hat und er wirklich komplett bestimmen kann, was der macht. Und dann entsteht eben dieser kritische Punkt, wo der Angestellte sagt, okay, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr machen. Also da muss ich dann sagen, ich tue alles für dich, aber ich kann ja nicht irgendwie einen anderen Menschen jetzt umbringen. Und das ist so die erste Story. So, das lasse ich jetzt an der Stelle einfach mal so, das heißt jetzt einfach mal so stehen. Also vielleicht jetzt die Frage, ob ihr jetzt schon interessiert seid. Ich würde sagen, rein vom Pitch her, was diese 3 Geschichten als Grundpitch haben, finde ich, sind die alle super spannend und super interessant. Story 2, kommen wir mal dazu. Auch relativ, vielleicht ein bisschen schneller sogar erklärt. Es geht um einen Polizisten, abermals gespielt von Jesse Plemons. Und er vermisst seine Frau. Seine Frau ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ist Taucherin oder so. Oder vielleicht auch Meeresbiologin oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie auf einem Trip, auf einem Tauchgang. Und sie und ihre ganze Crew, ja, geht verschollen. Also man findet sie erstmal nicht wieder. Und es dauert scheinbar schon mehrere Tage. Und ja, jetzt ist die Frage so, sind die alle verstorben? Sind die alle bei einem Schiffsunglück oder so umgekommen? Und genau, und er ist halt darüber völlig, ja, gebrochen und trauert um sie und ist wirklich, ja, braucht den Beistand auch seines Kollegen, der auch so sein bester Freund ist, sein Kollege auf der Arbeit, und dessen Frau leistet ihm auch ein bisschen Beistand. Und dann eines Tages kommt die glückliche, frohe Botschaft, seine Frau wurde gefunden. Und er kommt zu ihr ins Krankenhaus und ja, relativ schnell hat er den Eindruck, ich glaube, das ist nicht meine Frau. Sie sieht genauso aus wie seine Frau. Wir sehen auch in Rückblicken, wie seine Frau aussah. Also in dem Fall wird seine Frau von Emma Stone gespielt. Und es ist Emma Stone eindeutig in diesem Krankenhaus. Also es ist dieselbe Schauspielerin. Aber er hat das Gefühl, das ist sie nicht. Und das geht an so ganz bizarren, weirden Momenten los, dass er zum Beispiel, wenn er abends, sie wollen einmal abends, Gäste empfangen. Und sie zieht sich an, zieht ihre Klamotten an. Und ihre Schuhe passen ihr nicht mehr, die sie hatte. Also deutlich, man sieht wirklich, das ist nicht ihre Schuhgröße. Die passt da nicht rein. Oder wir kriegen als Anekdote erzählt, sie hasst Schokolade, sie isst überhaupt nicht gerne Schokolade. Und den ersten Tag, den sie zurückkommt ins Haus, nachdem sie eben im Krankenhaus behandelt wurde, nach ihrer Rückkehr, kommt sie nach Hause und sagt, ja, ich will irgendwas Süßes essen. Und dann ist im Kühlschrank noch Schokoladenkuchen, den ja die Freunde neulich mal vorbeigebracht haben, bevor sie wieder gefunden wurde. Und plötzlich isst sie kommentarlos diesen kompletten Schokoladenkuchen auf. Und wir wissen aus Anekdoten, oder zumindest wird uns das erzählt, dass sie Schokolade hasst. Und ja, das sind so Momente, wo dieser Ehemann sich denkt, irgendwas ist hier faul, irgendwas stimmt hier nicht. Und wie das Ganze weitergeht und wie das aufgelöst wird, ist wieder eine ganz andere Sache, erzähle ich jetzt erstmal nicht. Aber ich kann auf jeden Fall an der Stelle auch schon sagen, das hier ist auch eine Story, hier wird es auch ein bisschen heftig. Also Yorgos Lanthimos hat das in all seinen Filmen ein Stück weit, dass er hier und da auch Gewalt hat oder auch Dinge, die sehr düster sind und auch schockierend. Aber er eben, ja, also er findet meiner Meinung nach immer diesen feinen Grat, dass er diese völlig düsteren, bizarren Momente hat, die wirklich unangenehm sind, Und dann kontrastiert er die wieder mit einer Leichtigkeit. Aber diese Story würde ich noch sagen, die ist am ehesten schwer verdaulich. Also hier sind wirklich Momente drin, die sind wirklich heftig. Und wenn ihr zart beseitet seid und sagt, boah, also das muss ich an der Stelle einfach sagen, auch wenn das ein bisschen nach Spoiler sich anhört, das gilt jetzt für alle drei Filme, wenn ihr mit Gewalt und mit also körperlicher als auch seelischer Gewalt und auch Blut nicht klarkommt und sagt, das geht für mich nicht, da bin ich einfach sensibel, völlig verständlich, aber dann könnt ihr Keins auf Keines auf keinen Fall gucken, weil das sind hier schon wirklich sehr, sehr bizarre Momente. Die sind nicht super oft, also ich würde, also das ist jetzt kein Gore-Film in dem Sinne, also hier wird nicht alle 10 Minuten irgendwie 7 Liter Kunstblut an die Wand geschmiert, aber es gibt wenige, aber dafür sehr exzessive Momente, die schon, also die auch in ihrer Art, wie sie inszeniert werden, relativ nah am Realismus sind. Und das ist, glaube ich, das, was das Verstörende ist bei ihm oft, dass seine Gewalt in seinen Filmen oft nicht sehr theatralisiert wird in ihrer Inszenierung, sondern es wirkt oft sehr nüchtern, er hat oft eine sehr realistische Beleuchtung auch die Art, wie dann geschnitten wird. Also die ganze Inszenierung ist bei seinen Gewaltmomenten oft sehr realitätsnah. Und das macht sie so unfassbar unangenehm, weil sie einem nicht die Chance geben, das jetzt als, ja, das ist ja Fiktion, abzustempeln. Also zumindest nicht so wirklich, würde ich sagen. Und ja, das an der Stelle mal ganz klar als Warnung gesagt, wenn ihr da sensibel seid und sagt, hey, boah, da bin ich jetzt nicht so, was heißt sensibel? Also einfach, wenn ihr sagt, ich hab da nicht so Bock drauf, dann ist vielleicht Keins auf Keinen das nichts für euch. Aber das habt ihr vielleicht dann auch schon gemerkt, wenn ihr jemals andere Filme von Yorgos Lanthimos geguckt habt. Also es gibt da immer wieder Momente, die entweder psychisch oder körperlich grenzwertig sind und wo Leute ja schlecht behandelt werden oder so. Oder ja, also das an der Stelle einfach mal gesagt. Kommen wir mal zur dritten Story, damit wir die jetzt auch noch ins Boot holen. Worum geht es in der dritten Story? Ist tatsächlich, sage ich jetzt im Fazit direkt schon mal, meine Favorite-Story von allen drei Geschichten. Also ich mag alle drei Geschichten, aber die dritte hat es dann doch für mich gewonnen. Und zwar geht es um zwei Sektenmitglieder, auch wieder gespielt von Jesse Plemons und Emma Stone. Und diese beiden Sektenanhänger sollen im Grunde für ihren Kult, für den sie da leben, sollen sie den Auserwählten finden. Also es ist eine die, das kann man sagen. Es gibt scheinbar sehr klare Regeln, wer die Auserwählte ist. Also die Auserwählte hat hat eine Zwillingsschwester. Diese Zwillingsschwester ist aber tot. Das muss immer so sein, wenn man diese Person findet. Dann ist die Zwillingsschwester tot. Und es gibt alle möglichen anderen weirden Kriterien, was die Auserwählte zu Auserwählten macht. Und so beginnt diese Story auch schon, dass diese zwei Sektenanhänger gerade wieder eine Kandidatin untersuchen, die in Frage kommt, in dem Fall gespielt von Hunter Schaefer. Und ja, tatsächlich, so kriegen wir das am Anfang mit, das wird uns am Anfang so zumindest dargestellt, angeblich kann diese Auserwählte Tote zum Leben wieder erwecken. Also das sieht dann so aus, dass sie in der ersten Szene dieser dritten Geschichte stehen Emma Stone und Jesse Plemons mit Hunter Schaefer, mit der potenziell Auserwählten, in einem Leichenschauhaus vor einer Leiche und sagen, ja, komm, berühr den mal und bring den mal wieder zurück ins Leben. Und ja, Spoiler an der Stelle für die ersten 2 Minuten, Hunter Schaefer scheint nicht die auserwählte Person zu sein, es funktioniert nicht, sie kommt nicht in Frage, kriegt das nicht hin, die Person wird nicht wiederbelebt. Und so begeben sich die beiden Kultanhänger weiter auf die Suche und gucken, ja, wer könnte es denn dann sein? Und das ist einfach mal die Grundstory. Wir sehen dann auch, wie sie mal wieder zurück in den Kult kommen. Also sie haben dann wirklich wie so Roadtrips, wo sie halt Leute untersuchen und besuchen. Und zwischendurch kommen sie halt immer wieder zurück zu den Kultanführern. Das ist in dem Fall ein Pärchen, was ich auch eine interessante Dynamik fand, dass es nicht eine einzelne Person ist. Und zwar ist es wieder Willem Dafoe in dieser Story. Der spielt eben den männlichen Part der Kultanführer. Aber er hat so eine Art, ja, Frau, sage ich mal, Ehefrau, keine Ahnung, kann man, glaube ich, nicht genau so bezeichnen. Die wird gespielt von Hong Chau, eine Schauspielerin, die ich zuletzt in The Menu gesehen habe. Weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt. Ich glaube, ich habe da keine Review zu gemacht. Ich weiß auch nicht, ob der im Jahrespodcast damals erwähnt wurde. Das war auch ein relativ bizarrer Film. Und da ist sie mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben als, ja, Sous-Chef. Also da hat sie neben Ralph Fiennes rechte Hand in der Küche gespielt und hatte auch da einen weirden Vibe und den hat sie hier auf jeden Fall auch wieder als Kultanführerin. Sie spielt auch in den anderen Stories mit, also sie spielt in der zweiten Handlung, spielt sie die Ehefrau von einem anderen Überlebenden von diesem Tauchkurs, von dem Emma Stones Figur gerettet wird. Und sie ist die Ehefrau eines anderen Mitglieds, das gerettet werden konnte. Und in der ersten Story spielt sie die Ehefrau von Jesse Plemons. Also, mit der er da zusammenlebt und scheinbar auch nicht davon weiß, dass er so fremdbestimmt lebt. Also hier, alle Figuren tauchen immer und immer wieder auf. Auch Emma Stone kommt in der ersten Story vor, aber habe ich jetzt nicht erwähnt, was sie da genau spielt. Ist auch nicht so relevant jetzt. Aber ja, das zu allen drei Stories. Im Grunde geht es darum, in der dritten einfach, hey, zwei Kultanhänger versuchen ihren Messias, ich weiß nicht, wie sagt man das, wenn es eine weibliche Person ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie man das genau nennt, die Messia, keine Ahnung, zu finden. Und alle drei Stories haben bizarre Momente, alle drei Stories haben sehr düstere und verstörende Momente und alle drei Stories haben richtig witzige Momente. Das ist einfach so, muss ich wirklich sagen. Also das ist einfach diese Gratwanderung, die er immer in seinen Filmen macht und das ist das, was ich halt so liebe, aber es ist sicher nicht für jeden was. Da können wir jetzt auf jeden Fall mal zukommen, dass das Ganze ja so düster ist, dass es mich auch vor allem eher an seine früheren Werke erinnert. Er hat ja jetzt zuletzt mit Poor Things und The Favourite hat er zwei Sachen gemacht, die auf Vorlagen basieren, entweder auf historischen oder Buchvorlagen etc. Also es sind Drehbücher, die er nicht selber verfasst hat und die hat er aber umgesetzt. Ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches oder so, aber die Filme, die Yorgos Lanthimos vor Poor Things und The Favourite gemacht hat, waren immer aus seiner eigenen Feder. Also er hat einen festen Writing-Partner, wie man das so schön sagt, jemand, mit dem er Drehbücher schreibt oder Geschichten. Das ist Efthymis Philippou. Und das ist, ja, mit dem hat er von Anfang an, also seinen allerersten Film schon, Dogtooth, hat er mit diesem Mann geschrieben und hat dann auch weiter, seine ganzen Projekte waren immer mit ihm. Also The Lobster, das ist ja immer noch mein Favorite von Yorgos Lanthimos, oder auch The Killing of a Sacred Deer. Und dann hat er eben nach The Killing of a Sacred Deer, glaube ich, war der letzte, danach hat er dann The Favourite gemacht und dann Poor Things und das waren beides Adaptionen in gewisser Weise. Und jetzt hat er aber wieder seinen Writing-Partner an Bord für diesen Film hier. Das ist auch lange her, dass die Kinds of Kindness geschrieben haben, lange bevor sie Poor Things gedreht haben und so, haben sie diesen Film schon geschrieben. Und ja, für mich ist es eine Art von, er kommt zurück zu seinen Wurzeln, weil Poor Things und The Favourite haben beide auch bizarre und auch düstere und verstörende Momente, aber ich finde sie beide grundsätzlich schon zugänglicher. Und das hier ist auf jeden Fall eher, ich würde es am ehesten in Richtung von The Killing of a Sacred Deer schieben. Das war für mich sein Film, der auf jeden Fall am düstersten war und auch an manchen Stellen überhaupt nicht, ja, versucht hat, zugänglich zu sein. In dem Sinne, dass es nicht immer unbedingt eine Erleichterung für den Zuschauer gibt. Es gibt nicht immer etwas, einen Moment, wo es dann ja alles wieder Sinn macht oder man sagt, ja, das war es jetzt auch wert, die Handlung, die da vollzogen wurden, die schlimmen Dinge, die passiert sind, das hat alles jetzt irgendeinen Sinn gehabt. Das hat er oft nicht in seinen Filmen. Oft sind seine Filme dahingehend auch ein bisschen zynisch oder nihilistisch, dass nicht alles einen Sinn hat oder für the greater good war, für das große Ganze. Und das ist in Killing of a Sacred Deer auf jeden Fall sehr stark drin. Und das finde ich, und mich hat dieser Film schon beim Gucken sehr stark an The Killing of a Sacred Deer erinnert, weil Killing of a Sacred Deer könnte wie die vierte Story hier sein. Also wenn ihr den Plot von Killing of a Sacred Deer kennt, es würde absolut passen, den hier mit reinzunehmen. Denn was ein zentrales Thema im gesamten Werk von Lanthimos ist, soweit ich das zumindest beurteilen kann, ich habe bis heute seinen ersten Film Dogtooth leider immer noch nicht gesehen, aber alles andere habe ich gesehen. Und was immer eine zentrale Thematik in seinen Filmen ist, ist dieses Wechselspiel aus Leute, die Kontrolle über andere haben und inwiefern das mit Liebe zusammenhängt oder inwiefern Liebe und Zugehörigkeit auch irgendwie ein Stück weit damit zusammenhängt, die eigene Freiheit aufzugeben oder auch die Selbstbestimmtheit. Und damit kann man ja auf jeden Fall sagen, oder das merkt man, glaube ich, schon an dieser Formulierung, Lanthimos verhandelt Liebe, Sehnsucht und Zugehörigkeit immer kritisch in seinen Filmen, finde ich. Also das finde ich auch so bemerkenswert bei ihm, dass er sich das traut, weil Liebe ist eigentlich ein sehr universelles Thema, um ja jedem Zuschauer, egal wo auf der Welt, ja, das ist so ein Wert, der hat einfach universelle Gültigkeit und alle sagen, das ist ein hohes Ziel und das ist wichtig und das ist toll und also zum Beispiel in The Lobster hat er ja gerade das Konzept Paarbeziehung super, super kritisch beleuchtet und sich darüber auch lustig gemacht und wieder auch hier dieses Konzept von Zugehörigkeit, von ich muss zu irgendwem dazugehören, zu einer Gruppe, zu einem anderen Menschen, was auch immer, erst dann bin ich glücklich. aber das setzt auch voraus, dass ich Teil meiner Individualität aufgebe. Das verhandelt er in Kinds of Kindness halt sehr, sehr offensiv mal wieder. Und ich finde es super, super spannend. Ich finde es total, eben manchmal ist es witzig, manchmal ist es düster und auch zynisch, aber nie langweilig. Also ich finde es immer toll, dass, damit können wir auch mal darauf zu sprechen kommen, wie lang dieser Film ist. Denn Kinds of Kindness ist mit seinen 3 Episoden nicht gerade kurz. Er dauert, glaube ich, 2 Stunden 45 Minuten oder so. Ich glaube, in die Richtung war es. Also wirklich ein langer Oschi. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Nein, ich glaube, es 2,5 Stunden dauert er. 146 Minuten, glaube ich, war die Länge, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also 2,5 Stunden, aber es ist schon ein langer Film. Es ist jetzt nicht gerade, gucken wir mal flott weg oder so. Und da war auch bei mir am Anfang die Bedenken vor dem Film, boah, braucht ihr diese Länge? Weil das ist schon lang und nicht jeder Film braucht das. Ich kann auf jeden Fall im Fazit sagen, ich fand Kinds of Kindness hatte nie seine Längen. Man hätte den sicher hier und da kürzen können, hätte man sicher machen können, aber ich finde, das macht Yorgos Lanthimos Filme halt auch aus, dass manche Situationen auch nicht so schnell aufgelöst werden und manche Situationen auch so ein bisschen muss der Zuschauer das so einatmen und sich da irgendwie reinfühlen und das geht nur, indem man so dem Ganzen ein bisschen Länge gibt. Wie das bei einem zweiten Mal gucken wäre, kann ich auch nicht sicher sagen, weil beim ersten Mal war natürlich jetzt alles super spannend, weil man einfach nicht wissen konnte, wohin geht das jetzt? Also weil die Storys in ihrem Grundprinzip schon so bizarr und so strange sind, dass es einfach immer spannend war zu gucken, wohin geht das jetzt? Vielleicht ist das beim zweiten Mal dann auch ein bisschen verflogen, weil man ja weiß, worauf es hinausläuft und was so der Weisheit letzter Schluss hier ist bei jeder Geschichte. Also das wäre für mich selber interessant, wie wäre es, den Film nochmal zu gucken. Aber das erste Mal kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich fand nicht, dass der Film sich lang angefühlt hat. Das waren für mich nicht 2,5 Stunden. Und jede Geschichte hatte ihre großen Highlights und hatte auch ihre Momente, wo man sagt, boah, das ist jetzt aber schon, das ist hart, harte Kost. Aber er, wie gesagt, durch diese Abwechslung, die er reinbringt, gelingt es für mich immer wieder sehr, sehr gut. Und ja, dementsprechend kann ich an der Stelle ein klares Lob aussprechen. Nicht nur natürlich für die Inszenierung und für die Geschichten, die Lanthimos erzählt. Natürlich auch für seine ganze Crew. Also Robbie Ryan ist hier wieder sein Kameramann. Den hat er seit The Favourite. Und was ich interessant war, dass zum Beispiel Kinds of Kindness jetzt wieder in Anführungszeichen ein bisschen traditioneller aussieht. The Favourite und vor allem Poor Things hat ja sehr stark mit so Fisheye-Lenses gespielt. Also hier waren ja Optiken, wurden hier verwendet, wo das ganze Bild extrem verformt war und also wirklich um den Protagonisten oder das zentrale Motiv in einem Bild war alles so völlig verformt schon. Das hat einen ganz eigenen Look. Damit hat er in The Favourite angefangen. Das hat er alles schon so. Bei The Favourite hat es fast so einen Look von Überwachungskamera. Da waren oft die Kameras so platziert, so total und trotzdem war am Rand das Bild verformt, dass man fast das Gefühl hatte, man spioniert hier jetzt gerade, was einfach auch sehr gut zu der Thematik gepasst hat, weil das Ganze ja in einem Königshaus spielt, wo ja nicht so viele Leute unbedingt Zugang haben. Und bei Poor Things hat er es einfach aufs Maximum getrieben, der Kameramann auch, mit diesen völlig verformenden Objektiven, wo man dann wirklich das Gefühl hat, man ist hier in einer Traumwelt, in einer bizarren Parallelwelt und so war ja Poor Things auch angelegt. Das war ja nicht wirklich unsere Realität, die wir hier gesehen haben. Und dementsprechend hat sich dieser Stil da auch gut angeboten. Hier erzählt er jetzt 3 Geschichten, Yorgos Lanthimos, die alle in der Gegenwart spielen. Also es gibt keine Anzeichen, dass wir hier in irgendeiner Fantasiewelt existieren, sondern das ist einfach das heutige Amerika, wo diese Storys spielen. Ich glaube, Louisiana wurde gedreht bei allen 3 Filmen. Und er hat hier und da immer noch so diese Distorted-Effekte. Also es gibt einzelne Bilder, wo man merkt, okay, hier ist schon sehr weitwinklig das Ganze aufgenommen, aber im Grunde ist der Stil hier deutlich wieder naturalistischer und wieder mehr an die Realität bezogen. Aber es hat alles so eine schöne Körnigkeit und auch die Farben poppen richtig stark raus. Also das ist, wie gesagt, auch wieder visuell einfach sehr, sehr ansprechend, das Ganze. Und wie gesagt, die Geschichte habe ich ja jetzt mehrfach schon gelobt. Also was Yorgos Lanthimos hier mit seinem Drehbuchpartner of Crime, Evthymios Philippou, geschrieben hat, ich finde es absolut spannend und einzigartig und auch einfach wirklich was, wo ich sage, da gibt es für mich nichts Vergleichbares. Er hat wirklich eine eigene Handschrift und eine eigene Art, Geschichten zu erzählen und hat damit sich eine absolute Kerbe eingeschlagen in einzigartigen Filmemacher. Und das ist nicht so leicht und vor allem heute auch immer seltener, weil viele Leute ja gerade durch Finanzierungsprobleme immer mal wieder auch sagen müssen, gut, ich muss jetzt irgendwie mich in einem Studio mehr anbieten. Entweder ich muss wirklich einfach eine Auftragsarbeit machen, muss was machen, was gar nicht mein eigenes Herzensprojekt ist. Oder ich muss meine eigene künstlerische Stimme so weit zurückfahren, damit mein Projekt überhaupt ja, gegreenlightet, also finanziert wird. Und Yorgos Lanthimos hat es halt Gott sei Dank geschafft, da irgendwie eine Kerbe zu finden, wo er das nicht machen muss. Und hier Filme machen kann, die unbequem sind, aber halt auf jeden Fall seine Filme sind. Und ich, ja, das liebe ich halt und das muss man auch wertschätzen, weil es halt immer seltener sein wird. Also es wird, in der heutigen Kinolandschaft sieht man das, also Studios wollen generell immer wenig Risiken eingehen, das ist einfach die Natur von Studios, die, ich meine, das ist halt ein Business für die und das muss sich am Ende vom Tag ja auch irgendwo rechnen, das Ganze, das versteht man ja auch. Aber es gibt natürlich eine Brücke, die man da schlagen könnte und die Studios, glaube ich, wollen diese Brücke immer seltener schlagen und wollen einfach nur noch Safe Bets, also nur noch Sachen, wo man sagt, ja, das muss auch immer gleich eine Milliarde einspielen und das wird natürlich so ein Film auf gar keinen Fall machen und der Film ist dann auch noch inhaltlich so schwierig an manchen Stellen, dass er definitiv nicht für jeden was ist. Was ich hier an Spoilern würde ich auch hier gar nicht viel reinbringen wollen. Das Einzige, was ich sagen wollen würde, wäre zur zweiten Geschichte, also die Story, wo die vermisste Frau eines Polizisten wieder auftaucht und der Polizist aber nicht glaubt, dass es sich wirklich um seine Frau handelt. Diese Story würde ich persönlich als am fragwürdigsten einordnen. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die, also wo ich auch selber, nachdem die Story auserzählt war, nicht sicher sagen kann, was alle Elemente in dieser Story bedeutet haben, was das jetzt soll und auch wie das überhaupt logisch noch zusammenhing. Also da gab es einfach mehrere Wendungen, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich verstehe jetzt nicht mehr ganz, wem ich glauben soll. Das ist, glaube ich, auch zentraler Teil dieser Geschichte, dass man nicht wirklich weiß, ist jetzt Jesse Plemons verrückt, dass er glaubt, dass das nicht seine echte Frau ist oder ist sie tatsächlich nicht seine echte Frau und es gibt irgendeine große Verschwörung und das alles ist, die Art, wie das erzählt wird, ist so nebulös, dass ich auch am Ende nicht sicher bin, was die Antwort auf diese Frage ist. Und ja, das macht es aber, glaube ich, hoffentlich auch nur noch spannender für euch und ja, fand ich auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, unterm Strich von meiner Seite eine klare Empfehlung. Ich fand Kinds of Kanten ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt im direkten Ranking mit Poor Things, dadurch, dass die beide in dieses Jahr fallen, fällt mir schwer, das zu ranken. Ich glaube, ich finde Poor Things ein Ticken, ja, besser will ich gar nicht sagen, aber Poor Things habe ich, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mein Letterbox durchgehen würde, glaube ich, ein Ticken besser sogar noch bewertet, weil er halt, ja, vielleicht auch die Zugänglichkeit, also Kinds of Kindness hat halt diese Länge und ich finde, er braucht diese Länge auch, aber durch diesen Wechsel der Geschichten, dadurch, dass es halt auch ein Episodenfilm ist, ist es super schwer, das zu vergleichen, weil man halt einfach mit Bella Baxter in Poor Things, also Emma Stones Figur in Poor Things, einen so sympathischen Hauptcharakter hat, dem man aber über diese ganze Länge auch folgen darf. Und das macht natürlich manche Sachen einfach rein subjektiv, in Anführungszeichen, schöner, weil man einfach wirklich mit diesen Figuren mitleiden darf und sie wirklich begleiten darf von Anfang bis Ende. Und das hat man per Definition in einem Episodenfilm natürlich nicht. Das sind alles nur Vignetten und das sind alles manchmal auch nur Stereotype, die Figuren. Zwar sehr bizarre Stereotype, aber natürlich kann man mit ihnen nicht genauso mitfühlen an manchen Stellen, wie man das in einem durchgehenden, ja, in einem Heldenepos, muss man fast sagen, bei Poor Things hat. Aber trotzdem fand ich Kinds of Kindness sehr, sehr gut. Die Kritiken an sich sind ein bisschen gespalten. Also manche Leute mögen es, glaube ich, gar nicht in diesem Fall. Und manche feiern es so ähnlich wie ich. Und das, mehr davon, ehrlich gesagt. Ich finde es gut, dass Lanthimos auch da wieder ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückgeht und auch sagt, hey, ich probiere mich auch mal wieder in eine noch düstere Richtung aus. Dieser Wechsel, das, glaube ich, ist gesund und das fördert auch Kreativität an so einer Stelle, dass jemand sich immer wieder in unterschiedliche Richtungen austoben darf und auch kann. Und dementsprechend, ja, ist das einer der Regisseure, wo ich wirklich sage, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Folge, wo ich so über die fünf Regisseure, Regisseurinnen spreche, wo ich sage, also das sind wirklich so Garanten für mich, dass die einfach kreatives, abwechslungsreiches Kino machen. Und nein, ich würde in diese Liste nicht Wes Anderson aufnehmen, weil Wes Anderson weiß ich schon ein bisschen, was ich bekomme. Und das ist auch schön und das gefällt mir sehr, sehr gut und ich liebe alle seine Filme. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es gibt so eine, ja, eigentlich ist es gar nicht eine Welle, weil diese Regisseure arbeiten alle schon relativ lang. Aber es gibt so eine Welle an Autorenkino und das ist, glaube ich, teilweise wirklich europäisch geprägt, wenn ich so drüber nachdenke. Also gerade Luca Guadagnino und Yorgos Lanthimos, also der eine ja Italiener, wenn ich mich jetzt nicht komplett, also zumindest in seinen Wurzeln Italiener auf jeden Fall, und Yorgos Lanthimos ist auf jeden Fall in Griechenland geboren. Und die mischen das US-Kino ganz gut auf. Und das finde ich sehr, sehr schön, was diese, zumindest schon mal diese beiden Herren machen. Und wenn ich jetzt weiter nachdenken würde, gibt es auf jeden Fall noch mehr Leute, die mir da einfallen. Und vielleicht sollte ich da mal eine Liste drüber machen, über interessante europäische Stimmen, die im US-Kino wirklich richtig kreative und ja andere Sachen einfach machen. Sachen, die überhaupt nicht ja vergleichbar sind mit jeweils anderen Produktionen. Naja, so viel dazu, so viel Gefasen noch am Ende. Kinds of Kindness, wie gesagt, klare Empfehlung von mir, aber es sind düstere Märchen, die hier erzählt werden und man muss auch damit klarkommen, dass gerade so universelle Konzepte wie Liebe und Zusammengehörigkeit, dass die hier irgendwo auf die Schippe genommen werden und auch sehr kritisch beleuchtet werden. Aber ja, wer Yorgos Lanthimos geguckt hat schon mal, der weiß, dass das hier und da immer wieder eine Rolle spielt. Kontrolle und inwiefern sie in der Liebe ja Einzug findet, selbst in Poor Things war das ja auf keinen Fall wegzureden. Ja, das von meiner Seite. Geht in den Film, wenn ihr Bock habt auf was Herausforderndes und was, wo ihr sagt, okay, sowas habe ich noch nicht gesehen, dann, ja, geht da rein, auf jeden Fall. Das von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter.